Kundgabe 6059. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.09.1954. Zeit des Endes. Nahe, bevorstehend. Es ist euch wohl von mir das Ende als nahe bevorstehend angekündigt worden. Doch ihr wisset nicht Tag und Stunde. Und darum seid auch ihr, meine Gläubigen, nicht eifrig genug in eurer Arbeit, an eurer Seele. Denn auch ihr rechnet damit, dass immer noch eine Zeit vergeht, bis meine Ankündigungen sich erfüllen. Auch ihr erwartet das Ende nicht so rasch. Ansonsten ihr wahrlich eure irdischen Angelegenheiten nicht mehr so wichtig nehmen würdet. Ansonsten ihr handeln würdet wie in Erwartung von etwas Ungewöhnlichem, auf das ihr euch vorbereiten müsset. Zwar sollt ihr bis zuletzt die Aufgaben erfüllen, die euer irdischer Pflichtenkreis erfordert. Doch an erster Stelle soll die Sorge um eure Seelen stehen und der Gedanke, dass ihr schon morgen jeder irdischen Sorge enthoben sein könnet, dass ihr schon morgen bewertet werdet nach eurer Seelenreife. Dieser Gedanke soll euch antreiben zu emsiger Tätigkeit. Denn immer wieder sage ich es euch, der Tag kommt schneller, als ihr es ahnet. Und ihr werdet bis zuletzt mit einem Aufschub oder einer Verzögerung rechnen, weil der Gedanke an ein plötzliches Ende für euch unfassbar ist. Und darum werdet auch ihr überrascht sein, wenngleich ihr meinen Ankündigungen nicht ungläubig gegenübersteht. Eure Mitmenschen aber sind ganz ungläubig, weshalb sie auch niemals glauben, dass die Zeit sehr nahe ist. Ihr aber sollet darum doppelt eifrig arbeiten an euch, denn ihr werdet noch dem einen oder dem anderen vor dem Ende zum Glauben verhelfen können, wenn euer Glaube selbst unerschütterlich ist und ihr Kraft des Glaubens Widerstände überwinden könnet, die unausbleiblich sind, weil das Ende nahe ist. Je mehr ihr selbst euch diese Gedanken zu eigen machet, dass sehr schnell der letzte Tag hereinbrechen wird, desto ruhiger werdet ihr sein, auch in irdischen Angelegenheiten, den Fehlschlägen und Sorgen jeglicher Art, weil ihr sie als nötig erkennet und ihr den Zustand eurer Seelen als wichtiger ansehet. Und lasset euch nicht beirren durch die scheinbare Ruhe. Es wird kein Mensch sich dieser Ruhe lange erfreuen können, denn plötzlich wird sich alles wandeln und plötzlich wird auch das Weltgeschehen eine bedrohliche Wendung nehmen. Und dann geht es mit Riesenschritten dem Ende entgegen. Und wohl dem, der sich darauf vorbereitet hat, der meine Worte ernst nimmt und lebet, als seien ihm nur wenige Tage noch beschieden. Denn er wird nicht überrascht sein, wenn alles kommet, so wie ich es verkündet habe lange zuvor. Amen.